So manches Opfer der Black Hand zog den Freitod der Flucht vor. Am 23. Juni 1906 jagte sich ein Mann in Pennsylvania eine Kugel in den Kopf, nachdem er mehrere Drohbriefe erhalten hatte. Er hinterließ seine Frau und 6 Kinder. In West Mount Vernon, New York, schloss Max Bonaventure 7 Tage vor Weihnachten seinen Saloon und hängte ein Schild an die Tür, auf dem stand: wegen Trauerfalls in der Familie geschlossen. Dann ging er ins Hinterzimmer, warf ein Seil über einen Balken und erhängte sich. Der Bund hatte $500 verlangt, wenn er nicht vor dem Weihnachtsmorgen sterben wollte. Sein Sohn, der die von den Dachsparren baumelnde Leiche entdeckte, fand auch einen Brief. »Leb wohl, meine geliebte Lena. Charlie, Lena, Anna und Frank. Ich habe euch immer geliebt. Lebt wohl.« Viele andere brachte nackte Angst zum Schweigen. Wenige Monate später in New York zerfiel einer von Petrosinos Fällen zu Staub, als eine Mrs. Fiandini, deren Ehemann von der Black Hand ermordet worden war, vor Gericht in Manhattan verkündete, ihr Mann sei gar nicht umgebracht worden. Ja, sie räumte nicht einmal ein, dass Mr. Fiandini, der im selben Augenblick in der städtischen Leichenhalle lag, überhaupt tot sei. Das Gericht war sprachlos. Niemand hatte je von einer Hauptzeugin in einem Mordfall gehört, die bestritt, dass ihr Angehöriger nicht mehr am Leben war. Ob der Staatsanwalt erwogen hat, die Leiche zur Begutachtung durch die Geschworenen ins Gericht holen zu lassen, geht aus den Protokollen nicht hervor. Der Fall wurde schließlich abgewiesen. Offensichtlich kannte Mrs. Fiandini den Preis dafür, dem Bund auf den Schlips zu treten, und war nicht bereit, ihn zu bezahlen. Aufgrund der schieren Größe des Landes konnten Opfer der Black Hand in Amerika leichter untertauchen als in Italien, könnte man wenigstens meinen. Der New Yorker Friseur John Banterina hatte sich mit der Black Hand eingelassen, wollte jedoch, sei es aufgrund eines Streits oder aus Abscheu vor ihren Methoden, wieder aussteigen. Als einer seiner Kameraden ihn auf offener Straße zu ermorden versuchte, floh er nach Chicago, wo der Bund ihm das Leben zur Hölle machte. Er floh weiter nach St. Louis, Omaha und Denver, ehe er die Städte ganz aufgab und auf einer abgelegenen Ranch weiter im Westen als Rancharbeiter Unterschlupf suchte. Doch wo er auch hinging, er wurde entdeckt und bedroht. Schließlich erreichte er die andere Seite des Kontinents. Los Angeles, das sonnige, offene, von Italiener-Ghettos freie Los Angeles, das ihm wie eine Oase erschienen sein muss. Bald nach seiner Ankunft in Kalifornien tauchte ein in Manhattan gestempelter Brief unter seiner Tür auf. »Verschwinde«, stand darin über einem Totenschädel, »das ist deine letzte Chance.« Banterina zerriss ihn. Den nächsten Brief gab er der Polizei, die jedoch nichts unternahm. Eines Tages eröffnete jemand mitten auf der Straße das Feuer auf ihn. Banterina wich 5 Kugeln aus, dann tauchte er unter. Von seinem letzten Geld mietete er einen Stuhl in einem Friseurgeschäft und ging an die Arbeit. Was dann geschah, kann man in der Los Angeles Times nachlesen. Eines Tages stand ein Mann vor dem Geschäft. Sein Mörder klopfte ans Fenster, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Als Banterina sich umdrehte, schoss der Mann durchs Fenster. Die Kugel traf Banterina in die linke Seite und bohrte sich durch seine Eingeweide. Den Namen seines Mörders wollte Banterina in seinen letzten Minuten nicht verraten, gab jedoch an, es sei einer der Leute von der Black Hand gewesen, die ihn so unnachgiebig von Stadt zu Stadt verfolgt hatten.